Also es geht los, unsere Gruppe heißt Lady Me. Wir fangen an. Wir fangen an mit Sie hat dich an den Eiern. Eiern. So, gut.